Tag die große politische Aufrechnung auch zurückgestellt worden. In den sowjetischen Medien waren heute bereits einige Akzente zu finden, die noch heiße Diskussionen versprechen. Das Stichwort hat ein Mann gegeben, der enger Berater Boris Jelzins ist und der in den letzten Monaten bekannt geworden ist, weil er im Auftrag Michail Gorbatschows zusammen mit amerikanischen Professoren ein Programm zur Überführung der Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft auszuarbeiten hatte. Grigorij Jawlinski trat heute aber in einer ganz anderen Eigenschaft an die Öffentlichkeit. Er war einer der vier Männer, die am Donnerstagvormittag die Verhaftung des Innenministers und Mitglieds des Notstandskomitees vornehmen sollten, von Boris Pugo also. Jawlinski begleitete die stellvertretenden KGB-Chefs, Innenminister und Generalstaatsanwälte Russlands, offenbar als Zeuge benannt, um die Öffentlichkeit gleichsam von der Rechtlichkeit der Vorgänge zu überzeugen. Die Frage, weshalb Pugo, der nicht mit auf die Krim geflogen war, wohin KGB-Chef Krutschkow, Verteidigungsminister Jasow und zwei andere Putschistenführer geflogen waren, um, wie es in der Komsomolskaja Pravda heißt, Gorbatschow um Verzeihung zu bitten, nicht viel früher verhaftet wurde, war schon am Donnerstag gestellt worden. Dass sich scheinbar niemand darum kümmerte, gehört zu den Mysteriositäten des Vorganges. Dass dann erstmal 3 Stunden vergeblich nach Pugo gesucht wurde, bis einer auf die Idee kam, ihn in seiner Wohnung zu suchen, ist eine weitere Ungereimtheit. Doch die eigentliche Überraschung schildert Jawlinski. Ein verwirrter, über 80 Jahre alter Mann, der Vater von Frau Pugo, führte die Herren in die Wohnung. Dort fanden sie Pugos Frau noch lebend, daneben Pugo selber. 2 Dinge fielen Jawlinski und den Vertretern der Staatsgewalt auf. Pugos hellgraue Pistole lag akkurat auf dem Nachttisch. Der Nachttisch stand hinter Pugos Kopf, und zwar so, dass die Pistole entweder nur unter der Schulter hindurch oder aber, wenn sich Pugo umgedreht hätte, auf den Nachttisch hätte gelegt werden können. So Jawlinski. Pugo also scheidet für diese Handlung aus. 2. Auffälligkeit, man fand 3 Geschosshülsen, aber nur 2 Einschüsse. Stunden danach erklärte man, Frau Pugo habe als letzte geschossen und die Pistole selber auf den Nachttisch gelegt. Aber, als man sie fand, war ihr Gesicht eine einzige blutende Wunde und ihre Bewegungen waren völlig unkontrolliert. Wie also konnte sie die Pistole akkurat platzieren und an einem anderen Platz liegen? Somit lebt die Frage wieder auf, was ist geschehen? Sollte absichtlich Zeit bleiben, um Pugo entweder eine Gelegenheit zu geben, sich zu töten, oder aber um ihn töten zu können? Und warum? Wusste er vielleicht zu viel über die Hintermänner und Mitwisser oder über all die noch ungeklärten Zwischenfälle, etwa im Baltikum? Und warum war er so ruhig, dass er offensichtlich bis zu seinem Tode am Schreibtisch gearbeitet hat? Alle diese Fragen sind aufgeworfen und gestellt. Doch damit bekommen andere Indizien auch eine neue Gewichtung. Die Nisa Wiedemeyer-Gazette hat heute in einem auffallenden Artikel politische Fragen gestellt und aus ihren Zeilen dringt so formulierte Enttäuschung über Gorbatschow durch. Das Blatt wirft ihm instinktlose Antworten auf seiner Pressekonferenz vor und bemängelt, dass er zwar viel geredet, aber wenig Konkretes über die Krim gesagt habe und über das, was dort vorgegangen sei. 2 weitere Indizien führen sowjetische und ausländische Beobachter als aufklärungsbedürftig an. Warum äußert sich der frühere sowjetische Außenminister Schewardnadze so affektvoll über Gorbatschow? Nachdem er, als der Putsch niedergeschlagen war, seine Hoffnung ausgedrückt hatte, Gorbatschow sei hoffentlich nur Opfer und nicht Urheber des Putsches, erklärte er gestern dem amerikanischen Fernsehsender CNN ganz entschieden, selbst wenn er eine Einladung bekäme unter Gorbatschow, werde er nie mehr arbeiten. Registriert wurde ferner, dass offenbar Jelzin das Heft in der Hand hat und Gorbatschow auf der Sitzung des russischen Obersten Sowjets am Freitag von Abgeordneten teilweise wie ein Angeklagter befragt wurde und durch Jelzin förmlich überrumpelt wurde, als der das Verbot der KP anordnete. Die Frage, ob Jelzin so viel weiß, dass er Gorbatschow überholen kann, ist angesichts solcher Indizien nicht nur akademisch.